Erster, meine lieben Freunde, ich habe euch sehr gern. Ihr macht mich froh. Bleibt fest im Glauben an den Herrn. Zweiter, ich bitte Euodia und Syntyche. Sie sollen im Herrn einig sein. Dritter, ich bitte auch dich, mein treuer Helfer. Hilf diesen Frauen. Sie haben mit mir für die gute Nachricht gearbeitet. Auch Clemens und andere haben geholfen. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Vierter, freut euch immer über den Herrn. Ich sage es noch einmal, freut euch. Fünfter, seid freundlich zu allen Menschen. Der Herr kommt bald. Sechster, macht euch keine Sorgen. Betet zu Gott und bittet ihn um Hilfe. Dankt ihm dabei für alles. Siebter, dann gibt Gott euch seinen Frieden. Dieser Friede ist größer als unser Verstand. Er beschützt eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Achter, meine Brüder, denkt über gute Dinge nach. Denkt an das, was wahr und gerecht ist. Denkt an das, was rein und schön ist. Neunter, tut das, was ihr von mir gelernt habt. Tut das, was ihr bei mir gesehen habt. Dann ist der Gott des Friedens bei euch. Zehnter, ich freue mich sehr im Herrn. Ihr habt mir wieder geholfen. Ihr wolltet das schon früher tun. Aber ihr hattet keine Chance dazu. Elfter, ich sage das nicht, weil ich arm bin. Ich habe gelernt, mit allem zufrieden zu sein. Zwölfter, ich kann mit wenig leben. Ich kann auch mit viel leben. Ich kenne beides, satt sein und Hunger haben. Dreizehnter, ich kann alles tun. Denn Christus gibt mir die Kraft dazu. Vierzehnter, aber es war gut von euch. Ihr habt mir in meiner Not geholfen. Fünfzehnter, ihr in Philippi wisst es selbst. Am Anfang hat mir keine andere Gemeinde Geld gegeben. Nur ihr habt mir geholfen. Sechzehnter, auch in Thessalonich habt ihr mir oft geholfen. Ihr habt mir geschickt, was ich brauchte. Siebzehnter, ich will nicht nur eure Geschenke. Ich möchte, dass Gott euch dafür belohnt. Achtzehnter, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Epaphroditus hat mir eure Gaben gebracht. Das ist wie ein gutes Opfer für Gott. Gott freut sich darüber. Neunzehnter, mein Gott wird euch alles geben. Er ist sehr reich. Er hilft euch durch Jesus Christus. Zwanzigster, Gott, unser Vater, soll für immer Ehre bekommen. Amen. 21. grüßt alle Christen in Jesus Christus. Die Brüder bei mir grüßen euch auch. 22. alle Christen hier grüßen euch. Besonders die Leute aus dem Haus des Kaisers grüßen euch. 23. die Gnade vom Herrn Jesus Christus sei mit euch.